Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Meine lieben Schwestern, heute werden wir ganz kurz über die Arten des Blutes sprechen, weil viele Geschwister immer noch nicht Bescheid wissen darüber. Und zwar gibt es drei Arten von Blut, die eine Frau haben kann. Das erste ist das Periodenblut, das bekannt ist, das ist rot, dunkel und so weiter. Das ist bekannt bei den Schwestern. Das zweite ist das Wochenbett. Das Wochenbettblut, das nach einer Geburt auftritt, die bis zu 40 Tage ungefähr anhält. Und das dritte ist das, was eher unbekannt ist, das nennt sich Istihada. Istihada. Und das ist Blut, das auch austritt, was viele Schwestern denken, dass es Periodenblut ist. Aber es ist nur eine Vene, die geplatzt ist oder gerissen ist und dann verursacht sie Blut. Und das kann über Wochen hingehen. Und das soll einen nicht täuschen lassen, dass es Periodenblut ist, weil Periode hat seine, wie es heißt, Periode. Und die kommt zu bestimmten Zeiten. Und die Gelehrten haben festgelegt, dass es die kürzeste Anzahl der Tage von Periode 3-4 Tage sind. Maximale Zahl 6-7-9 Tage, haben manche Gelehrten gesagt. Länger geht es nicht. Und jeder kann das natürlich bei sich selber abschätzen, wenn die normalerweise eine Periode hat um diese Zeit und so lang, und auf einmal ist sie länger, dann haltet man sich an diese Periode, und das Blut, was darüber hinausgeht, ist dann Istihada. Das heißt, wir werden inshallah das später nochmal detaillierter ansprechen, aber dieses Istihada-Blut, mit diesem Istihada-Blut kann sie ganz normal beten und fasten und so weiter das tun. Das zu den Arten von dem Blut, und inshallah erklären wir Istihada später nochmal deutlich. Barakallahu fikum.